kreativen Kerl am Abend. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Die größten Hits. Mit 123 Autoteile. Für Profis und Privatleute. Und für alle Kfz-Marken. 123 Autoteile. In Dülmen, Lennartstraße 11. Just one. You'll be mine and I'll be yours. Oh, I just wanna let you know. In my mind, I call you home. And I'll dance. Ganz allein. Ziemlich gut, wie wir das so gemeistert haben, wie wir die großen Tage unter kleinen Dingen begraben. Der Moment, der die Wirklichkeit maskiert. Nur gut zu wissen, dass das wirklich funktioniert. Lass uns die Wolke 4 bitte nie mehr verlassen, weil wir auf Wolke 7 viel zu viel verpassen. Ich war da schon einmal und bin zu tief gefallen. Lieber Wolke 4 mit dir als unten wieder ganz allein. Hab nicht gesehen, da vielleicht noch kommt, was am Ende dann mein Leben und mein kleines Herz zerbombt. Denn der Moment ist das, was ist und zeigt, dass die Tage ziemlich dunkel sind, doch dein Lächeln bleibt. Doch dein the words that just go. Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, think about it now, blow the speaker. I'll speak louder, let's get wild tonight. Billionaire bottles, we just down. I'm like, ain't no problem, all my roads are right. All right, all right. I don't like it, I love it. I got another comma in my budget. I got an anaconda in my trust. Don't push it, don't push it. Cause I'ma hit it till I jackpot. That's right, wax on, baby, wax off. Act right, we can put it on the black card. All night and I'll spend it, cause I don't like it. I love it, love it, love it, uh-oh. So good it hurts, I don't want it. I gotta have it, uh-oh. But I can't find the words, I just go. I don't like it, no. Turn down for who, girl? Another round to help us step the moves up. Yeah, but that crown need a measurement ruler. Celebrate life and I'll pay for it. Like a body nice next to my tongue for it. Yeah, party all right, let's all aboard. Let's all aboard, all aboard. I don't like it, I love it. And the mother girls, they can't touch it. Competition, that's a whole nother subject. I wanna walk it out in public. You a star, baby, just know. Let's go to the mansion or the condo. That's cold, perfect time, gotta let it flow. You know I'm watching, cause I don't like it. I love it, love it, love it, uh-oh. So good it hurts, I don't want it. I gotta have it, uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it, no. Anywhere I flow, sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. my pants, and I'll bet you feel nuts. Yes, I'm Cisco, yes, I'm Ebert, and you're getting two thumbs up. You had enough of two and touch, you want it rough, you're out of bounds. I want you smothered, want you covered, like my Waffle House hash browns. Coming quicker than FedEx, never reaching apex, just like Coca-Cola stock. You are inclined to make me rise an hour early, just like daylight savings time. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Get horny now. Only smoke, and I need to, and I need to get some. 80er, der 90er und die besten Hits von heute. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Ich bin Andreas Kramer aus dem Radio Kiepenkerl Morgenteam und ich gebe Ihnen die 100% Grußgarantie. Am Sonntag, am Valentinstag sende ich all Ihre Grüße. Garantiert. Das ist die Radio Kiepenkerl 100% Grußgarantie. Nach 28 Jahren liebe ich dich noch immer so sehr wie früher. Und ich freue mich darauf, dich heute Mittag wieder zu sehen. Du bist die beste Frau, die es für mich gibt. 1000 Küsse, dein Papa Bär. Und grüß ganz besonders meinen lieben Mann. Ich möchte ihm für die 30 schönsten Jahre meines Lebens danken. Und ich liebe ihn ganz, ganz doll. Danke, dass es euch gibt. Ihr seid die beste Familie, die man sich wünschen kann. Ich liebe euch, Küssi, eure Mom. Grüßen auch Sie, Ihre Lieben. Schicken Sie mir jetzt Ihren Valentinsgruß per E-Mail an redaktion@radiokiepenkerl.de oder rufen Sie mich direkt an, Vorwahl Dülmen 02594 und dann 78 22 344. Und das Schönste, unter allen Grüßen verlosen wir am Valentinstag stündlich zahlreiche Blumensträuße. Die 100% Grußgarantie an diesem Sonntag und nur hier bei Radio Kiepenkerl. Dein Mann ist doch wirklich weg, hm? Ja, wir haben Zeit. Der macht sein Auto winterfest und wollte zu 1, 2, 3 Autodingern. 1, 2, 3 Autoteile? Schatz, bin wieder da. Oh, oh. 1, 2, 3 Autoteile. Wir verstehen Autoteile. Linnertstraße 11 in Dülmen. Das Radio ABC. B wie bester Mix. Bei uns bekommen Sie rund um die Uhr die Musik, die Ihnen Ihr Leben leichter macht. Eine Mischung aus Ihren Lieblingskulthits und dem Besten von heute. Eben der beste Mix. Spring an! Spring an! Dir werde ich helfen! Das wäre super! Bei 123 Autoteile gibt es gerade günstige Autobatterien. 123 Autoteile. Wir verstehen Autoteile. Radio Kiepenkerl am Abend. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Die größten Hits. Mit 123 Autoteile. Für Profis und Privatleute. Und für alle Kfz-Marken. 123 Autoteile in Dülmen, Lennartstraße 11. Everything. ever been the way that it should. I'm holding on to things you said before you forgot what this love really meant to you. The words that I sent to you, now forgotten to you. No matter how hard I try. I'm the lights on in my head. Still I was away from my little room. Guess I gotta go back soon. Other people's lives, all the long goodbyes. Watching in the mirror. Digging hoes have set me free. I face the hate street. baby, please.